Gedicht 44 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Viel Blumen, frisch vom Garten, hast du mir das ganze Jahr gebracht. Es schien, als wüchsen sie hier im Zimmer und entbehrte nicht den Sonnenschein und Regen. So nimm hier im gleichen Namen dieser unserer Liebe dagegen die Gedanken, die hier auch erblüht und die an warm und kalten Tagen von meines Herzens Grunde ich gepflückt. Ja, freilich, jene Beete, jene Lauben sind hoch von bitterem Unkraut überwachsen und harren deiner Hand. Doch hier ist Efeu, hier wilde Rose. Nimm du sie, Geliebter, wie deine Blumen immer ich genommen, und hege sie, wo sie niemals verschmachten. Lehr deine Augen, ihre Farbe treu sich zu bewahren, und sag deinem Herzen, dass in dem meinen ihre Wurzeln ruhen. Ende von Gedicht 44. Ende von Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning, übertragen durch Hans Böhm.